Seht die flinke Fledermaus, wie sie durch die Wolken saust, wie sie drin im Mondlicht schwebt, Mäulchen ganz vom Blut vergeben. Wenn sie euch an eurem Haar ist geschehen, ganz und gar gleich um euch, sie geht euch fort auf die Luft der fremden Ort, ein Schlössler ist der Ort. Drinnen wohnt sie ganz allein, hat ein großes Kämmerlein, lebt vom Blut der Edelein. Schon seit vielen hundert Jahren bringt sie Kinder in Gefahr. Und in Transsylvania, wo sich schon so mancher sah, hat sie Fräulein, da wird ein Dracula.